hätten euch gewarnt, doch ihr wolltet ja nicht hören. Unsere Meinung war euch scheißegal, wir waren die Einzigen, die stören. Jetzt bekommt ihr euren Lohn, eine multikulturelle Republik, eine vermischte, dumme Masse mit einer anti-deutschen Politik. Ihr habt unser Volk verkauft, Verräter! Und ihr seid stolz darauf, Verräter! Ihr habt unser Land zerstört, die Heimat verschenkt, die doch uns Deutschen gehört! Wenn es bei uns dunkel wird, traut ihr euch nicht mehr raus! Denn die Gesellschaft, die ihr wolltet, lebt hier in Saus und Braus. Überfälle, Vergewaltigung, Drogen, Handel, Mord. Ein kriminelles Treiben herrscht hier an jedem Ort. Verräter, ihr habt unser Volk verkauft, Verräter! Und ihr seid stolz darauf, Verräter! Ihr habt unser Land zerstört, die Heimat verschenkt, die doch uns Deutschen gehört! Ihr seid stolz darauf, Verräter!